Nummer 2. Tag, Yongmin. Hier ist Olga. Ich komme heute gern zu dir und ich möchte auch was mitbringen. Ich habe sehr guten Tee aus Russland. Den trinken wir dann zusammen, ja? Tag, Yongmin. Hier ist Olga. Ich komme heute gern zu dir und ich möchte auch was mitbringen. Ich habe sehr guten Tee aus Russland. Den trinken wir dann zusammen, ja?